Und richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin, als Anhänger des rechten Glaubens, und gehöre ja nicht zu den Götzendienern.